Ich kann euch nicht sagen, ob es jemals besser wird. Aber eins kann ich euch sagen, es ist hart, wenn einer stirbt. Blut für Blut, wenn einer stirbt, rächt das Leben deiner Brüder. Niemand von uns glaubt euch noch ein Wort, ihr seid nur Lügner. Scheiß auf was ihr denkt, scheiß auf Krieg, scheiß auf Frieden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Scheiß auf Liebe, scheiß auf Hass, scheiß auf alles, meine Zeit wird knapp. Maya, Maya, Maya. Mein Kopf ist nicht mehr hier, ich bin schon längst am Gardasil. Voll auf Cannabis, vamos an alle. Zu viel Zug in Slow Motion, wenn die Asche fällt. Bin längst unterwegs in ner anderen Welt. Cannabis, puff, puff, Cannabis. Seit ich denken kann und stehen, ist mein Block auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, bis die Schmerzen dann vergehen und ein neuer Tag einbricht. Ach, bre, willi, willi. Cannabis, Cannabis, puff, puff, Cannabis. Seit ich denken kann und stehen, ist mein Block auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, bis die Schmerzen dann vergehen und ein neuer Tag anbricht, ist mein Kopf auf Cannabis, Cannabis. Über Arsch klebt an meinem Nacken, mir Nacken. Über Arsch hängt an meinem Arsch, mir Arsch, ja. Über Arsch füllt meine Sachen, meine Sachen. Über Arsch fickt euch, sucht das Material. Mentalität, Chavo, bleib bloß loyal. Halte dich fern von Hochverrat. Ansonsten musst du von hier weit, weit weg. Am besten mit 300 km/h. Ja, ja. Mit 300 km/h. Ja, ja. Cannabis, Cannabis, puff, puff, Cannabis. Seit ich denken kann und stehen, ist mein Block auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, bis die Schmerzen dann vergehen und ein neuer Tag anbricht, ist mein Kopf auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, puff, puff, Cannabis. Seit ich denken kann und stehen, ist mein Block auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, bis die Schmerzen dann vergehen und ein neuer Tag anbricht, ist mein Kopf auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, Cannabis, ist mein Kopf auf Cannabis. Cannabis, Cannabis, Cannabis, ist mein Kopf auf Cannabis. Cannabis.